Kundgabe 748. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.01.1939. Lichterscheinungen. In das Weltgeschehen wird der Herr eingreifen zur rechten Zeit. Und zwar werden von nun an, in etwa 40 Tagen, weithin sichtbare Himmelserscheinungen bemerkbar werden. Und aller Augenmerk wird diesen gelten, da der Stand der Sonne keinerlei Erklärung dafür geben kann. Es ist dem Menschen wohl gegeben zu forschen. Ihr werdet auch vieles aufgrund der Naturgesetze zu erklären vermögen. Doch sobald außergewöhnliche Erscheinungen eine solche natürliche Erklärung nicht zulassen, stehen die Weisen der Welt vor einem Rätsel. Und dieses liegt in der Absicht des göttlichen Schöpfers. Wo alle menschlichen Erklärungen hinfällig sind, dort beginnen dann die Fragen, die sich auf die Unendlichkeit oder ein göttliches Wesen beziehen. Ihr sollet daher beachten, dass die göttliche Macht keineswegs in anderer Form sich äußert, als es für die auf der Erde lebenden Menschen geistig zuträglich ist. Sie müssen erkennen können, die Leitung und Allmacht Gottes, so sie nur den Willen dazu haben. Es muss ihnen aber andererseits auch die Möglichkeit bleiben, solchen Erscheinungen gegenüber völlig teilnahmslos zu verharren, wenn ihr Wille sich eben in aller Verstocktheit nicht zum geistigen Erkennen lenken lässt. In unmittelbarem Zusammenhang mit diesen Erscheinungen wird auch die Temperatur eine so außergewöhnliche sein, dass sich die Menschen fragen werden um die Ursache solcher auffälligen Veränderungen. Und die einfachste Lösung wird man nicht finden, dass der allgemeine geistige Rückgang der Erdenmenschen selbst die Veranlassung dazu ist, dass infolge der äußerst starken Betätigung der jenseitigen Wesen, die im Licht stehen und die sich, um den Wesen auf der Erde beizustehen, in übergroßer Anzahl in Erdennähe aufhalten, auch eine Änderung der gesamten Atmosphäre, welche die Erde umgibt, hervorgerufen wird. Denn alles reife Geistige wird sich in großer Lichtfülle äußern, die jedoch den Menschen zumeist verborgen bleiben muss, um nicht eine zwangsweise Sinnesänderung dieser herbeizuführen. So nun aber der Herr es zulässt, aus wohlweislichen Gründen, dass die Lichtwesen in aller Leuchtkraft in Erscheinung treten, dann ist dies sowohl ein Gnadenakt aus Liebe zu den Erdenmenschen, als auch ein außergewöhnliches Warnzeichen für alle, denen das Licht Not tut, das Licht der Wahrheit und des Erkennens. Erst wo der Weltweisheit Grenzen gesetzt sind, wo die Klugen vor einem Rätsel stehen, dort verbindet man dann das sichtbare Zeichen mit geistigem Grübeln. Man sucht hinter einer Erklärung zu kommen, und so diese irdisch und verstandesmäßig nicht gefunden wird, lässt man sich leise in das geistige Reich hinüberleiten und sucht dort. Und selig, die dann finden, die Gottes Gnade und Erleuchtung erbitten und dann in die rechte Erkenntnis gelangen. So diese Anzeichen die Welt beunruhigen werden, wisset ihr, dass die geistige Welt in Erdennähe ist. Dann suchet Fühlungnahme mit dieser, suchet euch mit aller Willenskraft, diesen geistigen Wesen zu überlassen. Und ihr werdet sichtbar Erfolg verzeichnen können in aller geistigen Arbeit und ebenso erfolgreich aller bösen Macht trotzen können. Denn gebt ihr euch aus eigenem Willen diesen sich euch bemerkbar machenden Lichtwesen hin, so erfüllen sie euch Kraft ihrer Liebe mit unbeschreiblichem geistigen Tätigkeitsdrang. Sie geben euch die Fähigkeit, vorausblickend zu schauen. Denn sie sind die Boten des Himmels, vom Vater zur Erde gesandt. Sie sind die Kräfte, die mit den Guten der Erde sich vereinigen. Lasset euch erfassen von dieser Kraft, die sich für euch nur zum Segen auswirken wird. Und erkennet, so solche Erscheinungen sichtbar werden, das Walten der Liebe Gottes zu euch Menschenkindern, der euren Glauben dadurch erwecken oder befestigen will. Und habet Acht, dass ihr solche Mahnungen an euch nicht vorübergehen lasst, ohne davon Notiz zu nehmen. Es ist für einen jeden nur von Segen, so er sich dem Wirken dieser Lichtwesen nicht verschließt, sondern offenen Herzens und willigen Gemütes ihre Kraft in sich einströmen lässt, die für die Seele und deren Fortschritt nur förderlich ist. So harret der Zeit, die nicht mehr fern ist, auf dass sie für euch eine Zeit der Gnade sei. Amen.